haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Baum. In meinem Büro trafen sich zwei Lichtstrahlen. Sie turtelten ein wenig, ehe ich das Rollo herunterließ und die Romanze beendete. Seit Wochen hatte ich mich auf den Herbst gefreut, weil sich alle meine potenziellen Klienten im Sommer in der Karibik zu vergnügen schienen und meine Ersparnisse wegschmolzen. Mein neuer Klient sah nicht gerade wie Bill Gates aus. Dafür versuchte er mir, auch kein Computerprogramm anzudrehen. Es geht bloß um einen Baum. Das macht nichts, das macht nichts. Ich beschatte auch Gräser und Farne, wenn das Honorar meine Bemühungen rechtfertigt. Der Baum soll gefällt werden. Gegen ein entsprechendes Honorar kette ich mich wie ein Greenpeace-Aktivist an den Baum und schreie grüne Parolen in den Wind. Mein Bruder möchte den Baum schützen, aber mein Bruder ist kränklich und ich fürchte um seine Gesundheit. Ich soll also Ihren Bruder schützen, wenn dieser den Baum schützt? So ist es. Ich befürchte, dass sich mein Bruder mit dem Nachbarn streitet, der den Baum fällen möchte. Sehen Sie, mein Bruder hängt an dem Baum. Es ist sozusagen sein Baum, auch wenn er im Nachbarsgarten steht. Unter diesem Baum ist er der Liebe seines Lebens begegnet. Maria ist zwar schon lange tot, aber der Baum, er soll leben. Weshalb spricht er nicht einfach mit dem Nachbarn oder zahlt ihm etwas für die alte Kiefer? Der Nachbar lässt nicht mit sich reden. Ich habe es versucht. Vielleicht hört er ja auf Sie. Vielleicht hört mein Bruder auf Sie. Reden Sie mit beiden. Stehen Sie meinem Bruder zur Seite. Verhindern Sie, dass etwas Schlimmes geschieht. Ist Ihr Bruder oder der Nachbar gewalttätig? Und die beiden mögen sich nicht. Es gab immer wieder lautstarke Auseinandersetzungen. Der Streit könnte eskalieren. Er gab mir die Namen und Adressen der Streithähne und einen bescheidenen Vorschuss. Seine Hand zitterte ein wenig, als die Scheine den Besitzer wechselten. Als er gegangen war, warf ich eine Münze in die Luft und freute mich darauf, einem hart arbeitenden Mann zu begegnen. Er hieß Marthaler und arbeitete bei einer großen metallverarbeitenden Fabrik. Ich bin stellvertretender Direktor, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ausdauer und Durchsetzungsvermögen sind meine Stärken und natürlich Intelligenz und Charakter. Schon gut, ich will Sie nicht als Putzhilfe anstellen. Bewerben können Sie sich woanders. Mir geht es nur um den Baum. Sind Sie Umweltaktivist? Und das passt mir gar nicht. In Deutschland sind die Grünen jetzt sogar in der Regierung. Die werden uns eines Tages das Autofahren verbieten. Und das Baumfällen. Ja, so ist es. Dieser Bührer glaubt, er könne mir vorschreiben, was ich in meinem Garten tun und lassen soll. Die ganze Nacht hat er im Garten verbracht. Das ist doch lächerlich. Der Baum ist alt und morsch, er muss weg. Er ist eine Erinnerung an seine große Liebe. Die Erinnerung hat er im Kopf, das genügt doch, oder? Der Baum verhindert eine optimale Sonneneinstrahlung auf meine neue Terrasse. Und auf dieser sonnt sich meine große Liebe. Und die lebt. Wenn ich diesen Baum nicht fälle, wird sie mich eines Tages verlassen, das spüre. Vielleicht sollten Sie Ihrer Frau eine Sonnenbank kaufen. Solarium, Sauna, Whirlpool, alles vorhanden. Meine Frau möchte diesen Herbst so oft wie möglich auf der Terrasse sitzen und lesen. Das geht aber nur, wenn die Sonne durchscheint. Sonst ist es auf der Terrasse zu kalt. Der Baum wird noch diese Woche gefällt, daran gibt es nichts zu rütteln. In der Innenstadt demonstrierten ein paar Dutzend Leute gegen den Kapitalismus. Sie waren vermummt und warfen Farbbeutel gegen Hausmauern. Einige von ihnen konnte ich mir gut als künftige Klienten vorstellen. In 20 Jahren, mit einem fetten Erbe bedacht oder nach einer tollen Karriere in der Politik oder in den Medien. Marthalers Frau schien bereits Karriere gemacht zu haben. Sie räkelte sich auf einem Designersofa und schenkte mir ein 200-Franken-Lachen. Ich nahm es entgegen und revanchierte mich mit einem 5-Franken-Grinsen. Bitte keine Anzüglichkeiten, Herr Detektiv. Kommen Sie sich nicht ein wenig lächerlich vor? Im Kino lösen Ihre Kollegen komplizierte Mordfälle und Sie sind hier um einen morschen Baum zu retten. Ich bin hier, um mir mein Honorar zu verdienen. Sie kennen die Tätigkeit, die unsereins Arbeitenden vermutlich auch nur aus dem Kino. Sie halten mich für einen Parasiten, eine Frau, die nichts im Kopf hat und sich von einem erfolgreichen Mann aushalten lässt. Bitteschön. Mir ist es egal, was Sie denken. Ich denke mir, dass Herr Marthaler ihretwegen den Baum fällen will. Der Baum stört. Seit ich hier eingezogen bin, leide ich unter Juckreiz. Der Baum ist krank. In seinem Innern nisten Ungeziefer, Käfer und winzig kleine Insekten, die der Wind in die Wohnung bläst und die sich auf meiner Haut niederlassen. Es juckt und es ist eklig. Vielleicht sollten Sie regelmäßig duschen. Ich werde mich nicht von Ihnen provozieren lassen, genauso wie ich mich nicht von Bührer provozieren lasse. Der Baum erinnert ihn an seine verstorbene Frau. Na und? Er kann ihn knipsen und das Bild als Poster in sein Schlafzimmer hängen. Kann ich mir den Baum ansehen? Es regnet. Ist Bührer in seinem Garten? Ich versuchte ihn vorhin anzurufen, aber es meldete sich niemand. Ich weiß nicht, wo Bührer steckt. Ich weiß aber, dass ich bei diesem trostlosen Wetter nicht in den Garten gehe. Haben Sie Angst vor Bührer? Ich habe Angst vor einer Erkältung. Also gut, aber nur 5 Minuten. Ich ziehe mir etwas über. Es dauerte eine Stunde, bis sie wieder erschien. Sie trug eine Wachsjacke, Gummistiefel und breitete einen riesigen Schirm aus, unter dem sich eine 5-köpfige Familie bequem hätte vor der Sintflut schützen können. Ich schüttelte den Kopf. Sie verstaute den Schirm und ging trotzig voran in den Regen, um nach wenigen Schritten wieder umzukehren und im Haus zu verschwinden. Im Garten traf ich auf einen jungen Mann. Ich bin Gärtner, Schwimmlehrer, Bodyguard und Lebemann. Genau so sehen Sie auch aus. Machen Sie im Garten eine Überlebensübung? Ich spüre ein Kratzen im Hals. Da hilft nur die Natur. Wer sich früh genug abhärtet, überlebt. Deshalb esse ich täglich verschiedene Giftstoffe. Mein Körper gewöhnt sich an alles. Essen Sie auch Blei, um sich vor einer Schusswunde zu schützen? Nein. Aber ich bin davon überzeugt, dass man mit bloßer Willenskraft eine Pistolenkugel ablenken kann. Im Krieg gibt es Soldaten, die nie getroffen werden, auch wenn um sie herum alle tot umfallen. Überleben ist eine Frage der Einstellung. Sind Sie ein Angestellter des Hauses? Oder sollen Sie Herrn Bührer einen Schreck einjagen, damit dieser sich vom Baum entfernt? Herr Bührer ist ein Stänkerer. Der Baum wird gefällt, egal was für einen Lärm dieser Bührer macht. Ist das da? Der Baum. Genau. Oje. Ich glaube, Herr Bührer hängt an dem Baum. Und ob er das tut? Sehen Sie denn nicht? Er hat sich erhängt. Er eilte ins Haus und ich zu dem Baum. Ich schnitt das Halfseil mit dem Taschenmesser durch und Bührers Körper plumpste auf den weichen Boden. Ein Anruf bei der Sanität erübrigte sich. Dafür wählte ich die Nummer der Polizei. Es regnete noch immer, als der Polizist sich Notizen machte und der seltsame Schwimmlehrer, der Stolz hieß, unweit des Baumes nach einer Erklärung suchte. Sie sind also zufällig hier im Garten spaziert, als Sie auf die Leiche schießen, Mallory. Dieser Baum sollte gefällt werden. Jemand hat mich beauftragt, mich um Herrn Bührers Gesundheit zu kümmern, da dieser wild entschlossen war, den Baum zu retten und dafür nächtelang im Regen zu stehen. Tja, so wie es aussieht, hat sich Herr Bührer nicht erkältet. Er hat sich nur einen Strick um den Hals gelegt. Wie kann man sich nur umbringen wegen eines doofen Baumes? Vielleicht sind die Insekten über ihn hergefallen, sind in seine Nase und seine Ohren gekrochen und dann in sein Gehirn, bis er verrückt wurde und sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Dieser Mann war einfach zu wenig abgehärtet. Haben Sie seine dünnen Oberarme gesehen und die rote Nase? Der Mann hat getrunken und keinen Sport getrieben. Er konnte froh sein, dass er überhaupt so alt wurde. Es sieht nach einem Selbstmord aus, Mallory. Vielleicht hat der Mann es nicht ertragen, dass Sie sich um seine Gesundheit kümmern sollten. Ein Schock. Das kann ich gut verstehen, Mallory. Ich fuhr zurück in mein Büro und versuchte, meinen Klienten zu erreichen. Die Leitung war dauernd besetzt. Während ich unzählige Male die Wiederholtaste betätigte, las ich den Prospekt einer neuen Telefongesellschaft, deren Tarife angeblich unschlagbar billig waren. Man musste jedoch eine 18-stellige Vorwahl benutzen und wurde dann, via Shanghai, mit dem Nachbarn verbunden. Stunden später traf ich meinen Klienten im Polizeipräsidium. Der Fall ist kein Fall, Maloney. Herr Bührer hat uns mitgeteilt, dass er sie beauftragt hat, sich um seinen Bruder zu kümmern. Er konnte nicht wissen, dass der Tod neben dem Whisky ihr ständiger Begleiter ist, Maloney. Ich habe wenigstens noch ein paar Begleiter, während Sie kopflos durchs Leben marschieren und jeden Todesfall für ein Kreuzworträtsel halten, das möglichst rasch gelöst werden muss. Ich kann es immer noch nicht fassen. Mein Bruder war ein Kämpfer, einer, der viel durchgemacht hat im Leben. Vor 10 Jahren hatte er Krebs. Er hat die Krankheit besiegt. Und jetzt soll er sich umgebracht haben. Unfassbar. Ihr Bruder steckte in finanziellen Schwierigkeiten. Und er trug es nicht, dass dieser Baum gefällt werden sollte. Das ist ganz normal. Ältere Menschen neigen zu Sentimentalitäten. Sie bewahren all den Müll auf, der sie an etwas erinnert, bis sie darin ersticken. Immerhin hatte Herr Bührer Streit mit seinen Nachbarn. So etwas kann manchmal tödlich enden. Haben Sie Herrn Marthaler verhört? Oder ist es der Polizei zu anstrengend, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen? Wenn es unbedingt nötig ist, machen wir sogar Überstunden, Maloney. Allerdings nicht, wenn es darum geht, aus einem lupenreinen Selbstmord einen Mord zu konstruieren. So etwas überlassen wir Ihnen, Maloney. Sie kommen auch ohne Überstunden nicht auf einen grünen Zweig. Vor dem Präsidium wischte sich mein Klient eine Träne aus dem rechten Auge. Er bat mich, die Umstände, die zum Tod seines Bruders führten, zu untersuchen. Ich erklärte mich einverstanden und gemeinsam gingen wir zu einem Geldautomaten. Frisch gestärkt machte ich mich auf den Weg zu Marthaler. Ja, die Polizei geht von einem Selbstmord aus und ich habe ein Alibi. Weshalb also verschwenden Sie Ihre und meine kostbare Zeit? Vielleicht, weil meine Zeit weniger kostbar ist und für den Mord auch noch andere Personen in Frage kommen. Sie denken doch nicht etwa an meine Frau. Und was ist mit dem Schwimmlehrer? Herr Stolz? Weshalb sollte er Bührer umbringen? Vielleicht, um ihrer Frau zu imponieren. Ich weiß schon, auf was Sie hinaus wollen. Meine Frau ist jung und attraktiv und sie sitzt den ganzen Tag zu Hause herum. Herr Stolz kümmert sich um den Garten und den Whirlpool. Das genügt, um in Ihrem Kopf schweinische Gedanken zu aktivieren. Es sind aber nicht alle Menschen so verdorben wie Sie, Herr Maloney. Meine Frau weiß genau, was sie an mir hat. Sollte sie fremdgehen, dann schmeiße ich sie raus und dann kann sie sehen, was aus ihr wird. In meinem Büro las ich das Angebot einer weiteren Telefongesellschaft, bei der Gespräche auf die Fidschi-Inseln unschlagbar billig waren. Ich überlegte mir, ob ich jemanden auf die Fidschi-Inseln schicken sollte, um davon profitieren zu können. Doch es fiel mir immer nur ein gewisser Polizist ein, den ich aber nur ungern anrief, egal ob auf den Fidschi-Inseln oder im Polizeipräsidium. Als eine Frau erschien, freute ich mich auf einen neuen Auftrag, wurde aber an meinen alten erinnert. Mein Name ist Rachel. Ich bin Astrologin. Und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Zahlenmystik. Nennen Sie mir eine Zahl. 3456. Das ist interessant. Das glaube ich Ihnen gerne. Die meisten Menschen nennen ihre Lieblingszahl. So ist es. Der alte Trick der weißen Inder, die von Tür zu Tür gehen und die Leute nach 3 Dingen fragen. Eine Zahl, eine Blume und ein Lebenswunsch. Mehr als die Hälfte aller Leute sagen 7, Rose und glücklich sein. Und genau das steht auf dem Zettelchen, das der Mann mit sich herumträgt. Ich mache keine Prognosen und erteile auch keine Ratschläge. Ich sehe die Astrologie mehr als eine Art Begleitung durchs Leben. Ich bin ein Einzelgänger. Genauso wie Herr Bührer. Der Lebende oder der Tote? Herr Bührer hat sich nicht umgebracht. Steht das in seinem Horoskop? Es stand sozusagen in seiner Persönlichkeit. Vielleicht ist ihm die Sache mit dem Baum zu nahe gegangen. Ach was. Er rief mich an, er wollte die Aktion abbrechen, weil sie ihm lächerlich vorkam. Er sagte, dass er sich in der Stadt eine Wohnung suchen wollte. Das war Stunden vor seinem Tod. Er wollte den Baum nicht mehr retten. Der Baum war bloß ein Symbol. Herr Bührer begriff, dass er den Tod seiner Frau nie richtig verarbeitet hatte. Wer aber sollte ein Interesse an seinem Tod haben, wenn ihm der Baum egal geworden war? Genau deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Ich habe von Herrn Bührers Bruder erfahren, dass er Sie engagiert hat. Ihr Klient ist ein undurchsichtiger Geselle. Er hat seinen Bruder nie gemocht. Es wäre wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass ein Mörder von sich ablenken möchte, indem er einen Privatdetektiv anheuert. Sie ging und ließ mich und mein düsteres Sternbild zurück. Einen Klienten, der sich als Mörder entpuppte, konnte ich mir nicht leisten. Deshalb hoffte ich, bei der Polizei auf entlastende Nachrichten zu stoßen. Ich stieß jedoch nur auf einen ratlosen Polizisten. Wir haben es hier mit einem Rätsel zu tun, Maloney. B5 senkrecht oder diagonal? Die Obduktion hat ergeben, dass Herr Bührer nicht an Selbststrangulierung starb. Er war bereits tot, als er an den Baum gehängt wurde. Er hat eine Wunde am Hinterkopf und er hatte Wasser in der Lunge. Bührer ist ertrunken, Maloney. Vielleicht schnappte er nach Luft und ist dabei vom Regen überrascht worden. Es könnte ein Unfall gewesen sein, Maloney. Er ist ausgerutscht, hat sich den Kopf aufgeschlagen und ist in einer Regenpfütze ertrunken. Johannesburg, 17. März 1973. Ein deutscher Tourist ertrinkt nach einem Saufgelage in einer kaum 5 cm tiefen Regenpfütze. Allerdings erklärt das noch nicht, wie der Mann an den Baum kam. Es gibt in unserem Computer keinen einzig ähnlich gelagerten Fall. Nirgendwo eine Wasserleiche, die sich anschließend erhängte. Ich ging in eine Bar und genehmigte mir einen Whisky. Die Feierabendgäste unterhielten sich bei leiser Musik und hinter der Theke schraubte ein Mann an einem Zapfhahn herum, bis dieser abfiel und ein kalter Strahl Bier auf seine Hose spritzte. Herr Marthaler genoss den Feierabend in seinem Haus. Frau Marthaler war im Kino und Herr Stolz reinigte den Whirlpool. Ich setzte mich und lauschte den Worten Marthalers. Das mag seltsam klingen, aber ich bin erleichtert. Erleichtert? Worüber? Bührer hat sich nicht das Leben genommen. Es war Mord, sagen Sie. Bei einem Selbstmord wäre ich mitschuldig gewesen. Schließlich war ich es, der den Baum fällen wollte. Bührer hatte sich damit abgefunden, dass der Baum gefällt wird. Wer aber sollte ihn umbringen? Bührer ist ertrunken. Sie besitzen einen Whirlpool. Ich pflege nicht, mit meinen Nachbarn zu schwimmen. Vielleicht kam es zu einem Streit und Bührer fiel ins Wasser und ertrank. Das ist Unsinn. Weshalb sollten wir uns streiten? Sie sagten doch gerade, dass der Baum für Bührer kein Thema mehr war. Ich stand auf und fragte Marthaler, ob er etwas dagegen einzuwenden hätte, wenn ich mir den Whirlpool anschaute. Er schüttelte den Kopf und sagte, ich solle tun, was ich nicht lassen könne. Es war ein kleiner Pool, gerade mal groß genug, um darin ertrinken zu können. Hat Ihnen Herr Marthaler erlaubt, hier herumzuschnüffeln? Er hat mir sogar erlaubt, Ihnen Fragen zu stellen. Fragen Sie. Und verschwinden Sie. Schwimmen Sie manchmal im Pool? Leute wie Sie verseuchen die Welt mit Fragen. Fragen verunsichern die Menschen. Fragen führen dazu, dass wir alles in Frage stellen. Fragen sind der Beginn aller Zweifel. Und Zweifel lassen uns verzweifeln. Und wer verzweifelt, wird krank. Ich aber möchte gesund bleiben. Er stampfte wütend aus dem Raum und ließ mich ratlos zurück. Ich schaute mich um und entdeckte am Rande des Pools etwas, das mich stutzig machte. Als ich das Haus verließ, hatte ich ein Indiz in meiner Tasche und ein Hungergefühl im Magen. Ich aß unterwegs eine Wurst und traf bei meinem Klienten auf eine wütende Astrologin. Ihr Bruder hat mir mehrmals erzählt, dass Sie ihn nicht mochten, dass Sie neidisch auf ihn waren. Ach, das ist doch kalter Kaffee. Wir haben uns ausgesöhnt, schon vor Jahren. Wir waren verschieden, hatten verschiedene Ansichten über das Leben, aber wir haben uns nie gehasst. Aus seinem Horoskop konnte man ablesen, dass ihn ein Familienkonflikt an der Entfaltung seines geistigen Potenzials hinderte. Ohne Sie hätte Ihr Bruder einen Nobelpreis gewinnen können. Schaffen Sie mir diese Nervensäge vom Hals, Maloney. Ich habe meinen Bruder nicht getötet. Trug Ihr Bruder Kontaktlinsen? Keine Ahnung. Das ist typisch. Nichts wissen über den eigenen Bruder. Ja, er trug Kontaktlinsen. Na und? Für Sehbehinderungen gibt es keine Nobelpreise. Ich werde keine Ruhe lassen, bis Sie den Mord gestehen. Er hat seinen Bruder nicht umgebracht. Endlich glaubt mir jemand. Das zählt nicht. Maloney arbeitet für Sie. Er ist Ihr Handlanger. Ich näherte mich der Frau und schaute ihr tief in die Augen. Sie lächelte ängstlich und entschuldigte sich halblaut. Mit der Linse in der Tasche machte ich mich auf den Weg zur Polizei. Eine Stunde später saß ich in einem Polizeiauto und wunderte mich über die seltsame Sirene, die erschallte. Das ist ein Wettbewerb, Maloney. Die Bevölkerung soll erraten, aus welchem Land welche Sirene stammt. Das Ganze läuft unter dem Motto, die Polizeisirenen dieser Welt. Musik gegen Ganoven. Mir wäre es lieber, wir würden uns leise dem Haus nähern. Schließlich geht es darum, einen Mord aufzuklären und nicht darum, musikalisch zu unterhalten. Diese Sirene ist amerikanisch, Maloney. Die kennt jedes Kind aus dem Fernsehen. Deshalb rennen die Verbrecher nicht weg. Sie denken, es wäre ein Film gedreht und bleiben wie angewurzelt stehen. Sehen Sie da drüben, Maloney. Mindestens 10 Verbrecher, die stehen geblieben sind. Weshalb hat die Polizei nicht nach der zweiten Kontaktlinse gesucht? Das haben wir, Maloney. Aber wir gingen zunächst von einem Selbstmord aus. Deshalb suchten wir unter dem Baum, fanden aber nichts. Wo, sagten Sie, haben Sie die Linse gefunden? Eine knappe halbe Stunde später standen wir neben dem Whirlpool. Genau an der Stelle, an der ich fündig geworden war. Herr Marthaler hörte sich meine Geschichte an, zeigte auf Herrn Stolz und donnerte drauf los. Sie sind entlassen. Ich habe Ihnen gesagt, dass der Garten und der Whirlpool immer in tadellosem Zustand zu halten sind. Ich akzeptiere die Entlassung und wünsche einen schönen Abend. Sie bleiben gefälligst hier. Was soll das Theater? Alles nur wegen einer blöden Kontaktlinse. Die Linse gehörte Herrn Bührer. Das kann nicht sein. Herr Bührer war nie in diesem Raum. Das darf nicht wahr sein. Ich habe dir gesagt, dass du den Pool noch einmal reinigen sollst. Um die Blutflecken zu entfernen? Genau. Ich habe mich verletzt. Wären wir doch besser abgehauen. Irgendwohin. Werde jetzt nicht schwach. Niemand kann uns etwas beweisen. Und ob. Siehst du das kleine Loch oben in der Decke? Was ist mit dem Loch? Dahinter verbirgt sich eine Videokamera. Ich wollte wissen, ob du es mit diesem Halodre treibst. Aber wir haben es nie im Schwimmbad gemacht. Begreifst du denn nicht? Die Kamera lief, als wir Bührer umbrachten. Es war ein Unfall. Er fiel um, schlug mit dem Kopf auf und rutschte ins Wasser. Und weshalb zogen Sie ihn nicht heraus? Schön der Reihe nach, Maloney. Was hatte der Nachbar überhaupt hier verloren? Er war dahinter gekommen, dass zwischen uns etwas lief. Er wollte zuerst nur, dass ich meinen Mann dazu brachte, den Baum nicht zu fällen. Doch dann wollte er plötzlich Geld. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf Bührer ins Wasser fiel. Und wer hat die Leiche an den Baum gehängt? Ich dachte, nun, er sagte doch immer, dass er so an dem Baum hängt. Marthaler ließ sich scheiden und heiratete wenige Monate später seine Sekretärin. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Baum